ist ein nichtsnutziger Arschficker. Er kann nicht mal einen scheiß Job behalten. Er kann nicht mal einen scheiß Job behalten!